Sag mal, weißt du, dass ich jede Nacht von dir träum und mich heimlich, wenn ich dich sehe, ganz unheimlich freu. Doch ich konnte es dir nie sagen, wusste nicht, wie man das macht. Was glücklich macht, du, ich sag es mit Musik. Musik sagt mehr als jedes Wort. Man vergreift sich nie im Ton und versteht sich doch sofort. Dieses Lied sind nicht nur Töne, da steckt so viel Liebe drin. Du, ich sag es mit Geschenk. Helf dem Glück jetzt auf die Sprünge, sing die schönste Melodie, verzauber dich mit Gefühl, mit viel Charme und Poesie. Du, ich sag es mit Musik, Musik sagt mehr. Bei uns spielt die richtige Musik. Radio Heimatmelodie.